Und sie dienen anstatt Allahs dem, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat und wovon sie kein Wissen haben, und es wird für die Ungerechten keinen Helfer geben.